18. Sie hat sich den Arm gebrochen. Partiu um braço. Aspirin. Aspirina. 21. Geboren werden. Nascer. Sterben. Morrer. Wie gewöhnlich. Como de costume.